Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Und ihr wisst gar nicht, oder ihr wisst es noch nicht, wie sehr ich mich darauf freue, endlich hier wieder Radio machen zu können. Heute in der Sendung. Ja, wir haben heute sehr viel vorbereitet. Es wird eine volle Sendung rund um das Thema Corona-Online-Veranstaltungen. Und eine davon, die werden wir nämlich auch hier live im Radio übertragen, über Mumia Abu-Jamal bzw. von ihm. Es wird eine Lesung aus Büchern von ihm geben in der kommenden Woche. Dazu gleich alle Details in der Sendung. Ich möchte nur eine Sache sagen. Ich bin so unglaublich froh, diese Sendung machen zu können, denn ich habe nicht nur eine Corona-Erkrankung überstanden, sondern auch noch einen Autounfall. Beziehungsweise ich wurde von einem Auto umgefahren und war mir gar nicht sicher, ob ich heute überhaupt in der Lage sein werde, diese Sendung zu machen. Glücklicherweise bin ich's und ich möchte allen Leuten sagen, die aus Zweifeln über eine Regierung, die ich immer verstehen kann, es ablehnen, Mund-Nasen-Schutz und Abstand zu anderen Mitmenschen zu halten, ihr seid einfach rücksichtslos und das Ganze fühlt sich sehr, sehr arrogant an, denn Grundrechte, die werden natürlich beschnitten und zwar vom Staat und das nicht erst seit Corona, sondern schon immer. Online-Überwachung, Telefonüberwachung, politische Repression, das kennen wir alles noch und nöcher. Ich rede in dieser Sendung seit 13 Jahren darüber. Ja? Aber nicht mal, auch wenn einem selber vielleicht diese Erkrankung egal sein sollte, irgendwie einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen und ein bisschen Abstand zu halten von Leuten, die das offensichtlich wollen, das ist so unvorstellbar arrogant und ich hoffe, dass mein kleiner Appell und mein verbunden mit meinem Erlebnis, dass ich diese beschissene Krankheit selber gerade durchgestanden habe, vielleicht doch nochmal den einen oder anderen, die das jetzt hier hören, zum Nachdenken bringt und sagt, okay, respektiere einfach deine Mitmenschen um dich rum. Gegen die Regierung gerne und immer, aber nicht so und vor allen Dingen nicht mit Nazis. So, das ist das Ende meiner persönlichen Ansage-Blogs. Ansonsten möchte ich euch natürlich informieren, was wir heute hier in der Sendung haben. Ich werde kurz für alle jüngeren Hörer und Hörer, die es vielleicht nicht wissen, den Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal nochmal vorstellen, denn er hat in der kommenden Woche seinen 39. Haftjahrestag, das ist eine unvorstellbar lange Zeit. Und aus diesem Anlass findet halt eine Lesung statt, die sollte ursprünglich mit Publikum stattfinden, ist allerdings nicht mehr möglich wegen der Corona-Lage. Die wird im Internet live gestreamt, da haben wir alle Details heute zu hier in der Sendung und sie wird natürlich auch von uns hier im Radio übertragen und zwar kommenden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr. Und warum und wie wir das machen, das erzähle ich heute auch alles später noch. Wir werden uns mit dem Verfahren von Mumia Abu-Jamal zweifach beschäftigen. Es gab eine große Online-Pressekonferenz der US-Solidaritätsbewegung in den vergangenen Wochen. Der Football-NFL-Quarterback oder ehemalige Football-Star Colin Kaepernick hat sich dort sehr intensiv für Mumia Abu-Jamal eingesetzt. Und zum anderen werden wir von einem Journalismusprofessor, der das Verfahren von Mumia Abu-Jamal sehr genau beobachtet hat damals und auch bis jetzt ist noch sehr genau beobachtet, mal ein paar Beispiele hören, wie sein Verfahren denn manipuliert wurde, denn sie haben ihn nicht einfach verurteilt, weil sie gesagt haben, er ist ein missliebiger Journalist und wir werden ihn jetzt in Todestrakt stecken, sondern sie haben natürlich noch versucht, das Ganze juristisch abzusichern, allerdings steht das auf sehr tönernen Füßen und das könnt ihr heute alles hier in der Sendung hören. Dazu natürlich Veranstaltungshinweise, es gibt eine Menge Corona-bedingter Online-Veranstaltungen, die alle ganz interessant sind. Und mal sehen, was wir noch schaffen. Ich lege einfach mal los, denn es ist wirklich sehr voll, diese Sendung, und wir haben auch gar nicht viel Zeit, Musik zu hören, aber ein paar Töne Krach, das muss sein. Los geht's. We'll be right back. Ja, in Zeiten von Corona gibt es viele neue Entdeckungen und Möglichkeiten, die Leute auf einmal für sich entdecken. Zum Beispiel der massenhafte Austausch von Informationen im Internet, eigentlich ja keine neue Sache, aber gerade Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen kriegen jetzt eine ganz neue Qualität. Vorher hätte wahrscheinlich niemand Lust gehabt, sich anderthalb Stunden lang eine Veranstaltung im Internet anzuschauen. Ich muss sagen, ich persönlich mache das in letzter Zeit ziemlich oft. Denn anders ist es ja nicht möglich, solchen Sachen beizuwohnen. Und über Chatmöglichkeiten und so weiter scheint es auch einen regen Austausch in diesen Veranstaltungen zu geben. Die Datenschleuderei ist dabei immer eine Sache, die lassen wir jetzt mal außen vor, denn die persönliche Sicherheit durch große Internetkonzerne wird täglich unterminiert und angegriffen. Darüber möchte ich jetzt aber gar nicht weiter sprechen. Ich möchte auf einen Online-Event der Frimomia-Solidaritätsbewegung in den USA zu sprechen kommen, der am 16. November weltweit im Netz stattfand. Geladen hatten viele Unterstützerinnen von Mumia Abu Jamal aus New York, aus Philadelphia, aus der Bay Area in Kalifornien und vielen anderen Ecken der USA. Und es hatten einige sehr namhafte Personen daran teilgenommen, unter anderem der ehemalige NFL-Quarterback Colin Kaepernick von den 49ers, der sich ja schon seit vielen Jahren gegen Rassismus, tödliche Polizeigewalt und vor allen Dingen für die Abschaffung des Erbes der Sklaverei, die Abschaffung des Rassismus und der Gefängnisindustrie einsetzt. Und er hat eine sehr interessante Rede dort gehalten, für die er von der politischen Rechten in den USA massiv kritisiert wird, von vielen anderen Leuten wird es eher bewundert, in der er den Fall von Mumia Abu Jamal beschreibt, seine Kommunikation mit Mumia Abu Jamal beschreibt und fordert, dass dieser Mann endlich freigelassen wird. Und wir hören das jetzt zunächst ein paar Sekunden im Original Colin Kaepernick und dann in deutscher Übersetzung von Schwester Grimm hier im Freien Radio in Berlin und Brandenburg. Gute Unterhaltung. When I was invited to speak on behalf of Mumia, one of the first things that came to mind was how long he's been in prison. How many years of his life have been stolen away from him, his community, and his loved ones. He has been incarcerated for 38 years. Mumia has been in prison. Als man mich gebeten hat, hier zur Unterstützung Mumias zu sprechen, war eines der ersten Dinge, an die ich denken musste, wie lange er schon im Gefängnis ist, wie viele Jahre seines Lebens ihm, seinen FreundInnen und seiner Familie gestohlen worden sind. Er ist seit 38 Jahren eingesperrt. Mumia ist schon länger im Gefängnis, als ich lebe. Als ich das erste Mal mit Mumia telefonierte, habe ich nur sehr wenig gesagt, sondern stattdessen zugehört. Ihn sprechen zu hören, hat mich daran erinnert, warum wir weiterkämpfen müssen. Erst vor ein paar Monaten hat der UN-Hochkommissar für Menschenrechte eine Erklärung veröffentlicht, in der es hieß, dass Isolationshaft für eine längere Zeit, also von genau der Art, wie sie in den Vereinigten Staaten oft eingesetzt wird, eine Form von psychischer Folter darstellt. Mumia Abu Jamal hat fast 30 von seinen 38 Jahren in Gefangenschaft in Einzelhaft verbracht. In seinem Buch Aus der Todeszelle schrieb Mumia, dass das Gefängnis, Zitat, in jeder Sekunde ein Angriff auf die Seele, eine tagtägliche Erniedrigung des eigenen Selbst ist, wie eine übergestülpte Glocke aus Stein und Eisen, unter der Sekunden zu Stunden und Stunden zu Tagen werden. Zitat Ende. Er hat diesen Angriff auf seine Seele Sekunde für Sekunde 38 Jahre lang ertragen müssen. Er hatte nie eine Straftat begangen, bevor er verhaftet und ihm der Mord an einem Polizeibeamten in Philadelphia in die Schuhe geschoben wurde. Seit 1981 hat Mumia immer auf seiner Unschuld bestanden. Seine Version der Ereignisse hat sich nicht geändert. Mumia wurde angeschossen, misshandelt, verhaftet und an ein Krankenhausbett gekettet. Der erste Polizeibeamte, der zu seiner Bewachung abgestellt war, schrieb in seinem Bericht, der schwarze Mann hat keine Äußerungen zur Sache gemacht. So wurde es im Philly Mag zitiert. Aber nach 64 Tagen Ermittlungen sagte ein anderer Beamter auf einmal aus, Mumia habe den Mord gestanden. Mumias Version der Ereignisse hat sich nicht geändert. Aber wir sprechen hier von derselben Polizeibehörde in Philadelphia, deren Verhalten, wie es in einem Bericht des US-Justizministeriums von 1979 heißt, Zitat, in jeder Hinsicht schockierend ist. Zitat Ende. Verhalten wie die Erschießung von unbewaffneter Verdächtiger, die Misshandlung bereits gefesselter Gefangener und die Manipulation von Beweismaterial. Es ist deshalb gar nicht weiter überraschend, wenn wir von Dr. Johanna Fernandez erfahren, dass mehr als ein Drittel der 35 an Mumias Fall beteiligten Beamten später wegen übelster Korruption, Erpressung und Beweismanipulation in anderen Fällen verurteilt wurden, in denen sie damit Verurteilung erreichen wollten. Das ist dieselbe Polizeibehörde von Philadelphia, deren Beamte Razzien nach der Maxim des Racial Profiling wie die Operation Cold Turkey im März 1985 durchgeführt haben, die sich gegen Schwarze und Latina MitbürgerInnen richteten. Dieselbe Behörde, die im Mai desselben Jahres das Move House bombardierte und 11 Menschen, darunter 5 Kinder, tötete und 61 Häuser zerstörte. Dieselbe Polizeibehörde Philadelphias, deren Beamte 8 Tage vor den Präsidentschaftswahlen 2020 Walter Wallace Jr. vor den Augen seiner Mutter auf offener Straße erschossen haben. Der Fraternal Order of Police in Philadelphia hat eine unablässige Kampagne für die Hinrichtung Mumias geführt. Während ihres nationalen Treffens im August 1990 sagte ein Sprecher der Organisation, sie würden nicht ruhen, bis Abu Jamal in der Hölle schmort. Der ehemalige Präsident des Fraternal Order of Police in Philadelphia, Richard Costello, ging sogar so weit zu sagen, dass man sich ja, wenn man mit der Meinung des FOP zu Mumia nicht einverstanden sei, gern zu Mumia auf den elektrischen Stuhl setzen könne und dass sie dann eben eine elektrische Couch draus machen würden. Der Verfahrensrichter in Mumias Fall 1982, Albert Sabo, war ein ehemaliges Mitglied des Fraternal Order of Police. Die Gerichtsstenografin Terry Morrow Carter hörte, wie Richter Sabo einem Kollegen sagte, Zitat, ich werde Ihnen dabei helfen, den Nigger zu grillen. Zitat Ende. Im Dezember 2018 wurden dann in einem verbarrikadierten Lagerraum im Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft 6 Kisten mit Dokumenten aus Mumias Fall gefunden, die bis dahin unter Verschluss gehaltenes und sehr bedeutsames Beweismaterial enthielten, das zeigte, dass Mumias Verfahren durch die Weigerung der Anklage kontaminiert war, die Verteidigung wichtiges Beweismaterial zugänglich zu machen. Ein Verstoß sowohl gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten als auch gegen die von Pennsylvania. Im November 2019 reichte der Fraternal Order of Police eine King's Bench Petition ein, die den Pennsylvania Supreme Court ersuchte, statt der Staatsanwaltschaft in Philadelphia den Generalstaatsanwalt des Staates Pennsylvania mit der Handhabung der anstehenden Berufungen Mumias zu beauftragen. Wie der derzeitige Präsident des FOP, John McNasby, erst letztes Jahr sagte, soll Mumia für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben. Eine positive Bewertung der King's Bench Petition durch das Gericht würde dem Staat Pennsylvania eine rechtliche Möglichkeit liefern, Richter Sabos ursprünglichen Wunsch zu erfüllen, der darin bestand, dass Mumia am Ende im Gefängnis stirbt. Heute erleben wir eine Zeit, in der es akzeptabel geworden ist, die Parole »Schluss mit dem Rassismus, jetzt!« vor der Polizeistation des 26. Distrikts in Philadelphia anzubringen. Und doch wird ein politischer Gefangener, der schon im Alter von 14 sein Leben dem Kampf gegen den Rassismus verschrieben hat, weiter eingekerkert gehalten und muss sein Leben in einer Form von Todestrakt zubringen, in der er langsam getötet wird. Wir befinden uns mitten in einer Bewegung, die sagt, schwarze Leben zählen. Und wenn wir es damit ernst meinen, dann bedeutet das, dass auch Mumias Leben und Vermächtnis zählen. Und die Anliegen, denen er seine Freiheit und sein Leben geopfert hat, müssen ebenfalls zählen. Trotz all der Qualen, die Mumia in den letzten 38 Jahren erdulden musste, hat er unbeirrbar an seinen Prinzipien festgehalten. Diese Prinzipien haben sich in den unzähligen Büchern manifestiert, die er geschrieben hat, obwohl er im Gefängnis war, und in seinen erfolgreichen Radiobeiträgen, in der Zeit und in der Mühe, die er in seine Rolle als Mentor jüngerer, ebenfalls eingekerkerter Menschen investiert hat und in seiner unermüdlichen Beschäftigung mit dem Leid auch außerhalb der Gefängnismauern. Obwohl er mitten in der Hölle des Gefängnissystems lebt, kämpft Mumia weiter für unsere Menschenrechte. Und so müssen auch wir weiter für ihn und seine Menschenrechte kämpfen. Mumia ist jetzt 66 Jahre alt. Er ist Großvater. Er ist einer unserer Älteren und leidet unter Gebrechen. Er ist ein menschliches Wesen. Ein Mensch, der verdient, frei zu sein. Freiheit für Mumia. He is an elder with ailments. He is a human being that deserves to be free. Free Mumia. Jetzt gerade zum Schluss hörtet ihr den wegen seinem politischen Engagement geschassten ehemaligen NFL-Football-Star Colin Kaepernick, der sich für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal einsetzt. Und das Ganze in der deutschen Übersetzung vom bundesweiten Free Mumia-Netzwerk. Schwester Grimm hat das für uns eingelesen. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mumia Abu-Jamal ist ja immer wieder hier auf den Frequenzen des Freien Radios Berlin-Brandenburg zu hören. Und das schon seit, ich glaube, inzwischen 13 Jahren. Also schon bevor es das Freie Radio Berlin-Brandenburg überhaupt gab, war er auf diesen Frequenzen zu hören. Und seine Geschichte ist schon sehr oft erzählt worden. Aber es gibt trotzdem immer wieder Jüngere, die das so noch nicht mitbekommen haben und berechtigterweise fragen, warum ist denn so viel über die Befreiung von Mumia Abu-Jamal zu hören? Wer ist das überhaupt? Gerade hier im Radio erschließt sich das eigentlich von alleine. Er ist Radiojournalist und er ist repressiert worden, weil er als revolutionärer Journalist im Radio und auch in Schriftform die Perspektive von Unterdrückten eingenommen hat und den Obrigkeiten sehr unbequeme Fragen gestellt hat. Und er hat das, anders als wir, nicht in kleinen Nischenradios gemacht, sondern im National Public Radio, also einem der größten Nachrichtensender der USA, zu damaliger Zeit auf jeden Fall. Er hat in seiner Jugend die Black Panther Party in seiner Heimatstadt Philadelphia mitgegründet, war dort auch mehrere Jahre Pressesprecher, hat sich viel mit der Repression durch die Polizei auseinandergesetzt, hat unter anderem zum Beispiel der Kommission angehört, die die Ermordung eines sehr bekannten Black Panther Aktivisten aus Chicago, das damals großes Aufsehen erregte. Er war Teil dieser Untersuchungskommission, hat viele öffentliche Statements gemacht, hat auf Veranstaltungen gesprochen. Ich rede hier über die Ermordung von Fred Hampton Jr. Das ist also historisch gesehen ein unfassbares Ding, dass die Polizei jemanden kaltblütig ermordete, weil er ihnen eben politisch ein Dorn im Auge war. Das ganze Cover-up, was sie da mit Kriminalisierung versucht haben, das hat nicht mal einige Tage gehalten. Es war ein kaltblütiger Mord in einem Stil, wie es zumindest damals für die US-Polizei noch unvorstellbar war. Inzwischen ist das ja leider an der Tagesordnung. Aber Mumia Abu-Jamal war eben damals schon einer der Journalisten, der das genau untersucht hat und der kein Blatt von dem Mund genommen hat, was dort passiert ist. Und er hat das seine ganze Karriere als Journalist eigentlich weitergemacht. Er hat immer wieder kritische Fragen gestellt, wenn zum Beispiel ein Polizeisprecher sagte, wir mussten diesen Jugendlichen erschießen, er war schwer bewaffnet und bedrohte uns. Dann sagt er, wie kommt es, dass ein Jugendlicher aus 20 Metern in den Rücken geschossen wird, unbewaffnet ist? Wie kommt es, dass ihre Beamten da meinen, aus Notwehr zu handeln? Diese Fragen kommen uns vertraut vor. Wir kennen das aus der Black Lives Matters Bewegung der letzten 5-6 Jahre. Mumia Abu-Jamal hat diese Fragen bereits in den 70ern gestellt und in den frühen 1980ern auf Pressekonferenzen der Polizei hat er immer wieder sich eingemischt und gesagt, er versteht diese tödliche Gewalt, vor allen Dingen gegen junge afroamerikanische Männer seitens der Polizei. Er kann sie nicht nachvollziehen und er kann keinerlei Rechtfertigung dafür finden. Und das Urteil, was dort passiert, das hat er meist seinen Hörerinnen und Hörern überlassen, aber er hat zumindest die offiziellen Versionen der Polizei in Philadelphia, wo er herkommt und gearbeitet hat, immer wieder auseinandergenommen und kontinuierlich dargelegt, dass das nicht schlüssig ist. Und das hat er auch in vielen anderen Fragen gemacht, sei es soziale Fragen, Korruption. Es gab damals haufenweise Korruption in Erstellung von Sozialbauwohnungen, wo Menschen in eigentlich Ruinen einziehen mussten, weil die Gelder die der Staat bewilligt hatte, verschwunden sind in den Taschen von Baufirmen, die zufälligerweise personenidentisch oder gut befreundet mit Abgeordneten waren, die diese Beschlüsse geführt haben und so weiter und so fort. Er war ein unbequemer Journalist, anders als die Hofberichterstattungsjournalistinnen und Journalisten, die wir ja oft aus den großen Medien gerade gewohnt sind. Er hat, wie gesagt, für National Public Radio gearbeitet, hat dort Nachrichtenraum Pennsylvania wesentlich mit beeinflusst und war auch damals zu seiner Zeitpunkt seiner Inhaftierung Vorsitzender des Verbandes afroamerikanischer Journalisten in seiner Region. Hat also viel Anerkennung erfahren für seine Arbeit, aber eben auch viel Repression. Er wurde dann in einem, ja, Amnesty International hat es mal so ausgedrückt, sein Verfahren reichte nicht an die Mindeststandards fairer Verfahren rein. Andere Leute sind da deutlicher und sagen, sein Verfahren wurde schlicht und ergreifend manipuliert. Ihm wurde ein Mord an einen Polizisten untergeschoben, den er nie begangen hat, den er aufgrund der Beweislage auch gar nicht begangen haben kann. Aber er wurde dafür verurteilt, zum Tode sogar. Und es setzte dann eigentlich sofort eine Unterstützungsbewegung für den in Philadelphia bis heute sehr beliebten Journalisten, also gerade ältere Leute können sich noch gut daran erinnern, ihn im Radio gehört zu haben und gewusst zu haben, hier ist eine Stimme der Stimmlosen, die unsere Anliegen vertritt. Und seine Hinrichtung konnte über viele, viele Jahre und wirklich gigantische Mobilisierung, die auch hier im Land durchaus spürbar waren, gerade in den 1990er und frühen 2000er Jahren, haben sich Tausende von Menschen engagiert für Mumia. Es gab, ich glaube, allein Anfang 2000 über 40 Gruppen in Deutschland, die sich kontinuierlich für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal eingesetzt haben. Das war in vielen anderen Ländern genauso. Und er hat auch seit Anfang der 2000er wieder die Möglichkeit, selber Radio zu machen, und zwar über prisonradio.org. Seine Podcasts werden dort veröffentlicht. Er macht je nachdem ein bis zwei die Woche. Und er ist immer zu brandaktuellen Themen der US-Politik dort zu hören mit Kommentaren. Und diese Kommentare werden inzwischen zumindest im Pacifica Network, also den freien Radios und Fernsehanstalten, die nicht von Konzernen kontrolliert werden, sondern selbst oder eigenständig sind, die haben sich in einem Network zusammengetan, werden die regelmäßig gespielt. Also man kann sagen, dass in den USA wahrscheinlich zwischen 2 bis 9 Millionen Menschen jede Woche Beiträge von Mumia Abu-Jamal zur aktuellen Tagespolitik hören. Das ist für einen Journalisten, der seit 1981, also seit ja, knapp 39 Jahren in Haft sitzt, erstaunlich. Es gibt Untersuchungen, dass er nach wie vor zu den 20 meist veröffentlichten Journalisten in den USA gehört. Und das, obwohl er jahrzehntelang in Isolationshaft saß und bis heute in einem er ist sehr krank inzwischen, immer noch in einem Gefängnis festgehalten wird und da nicht nur unter den Corona-Gefahr leidet, sondern natürlich unter altersbedingt vielen anderen schweren Altersproblemen auch, hat Diabetes und kaputte Leber und ja, ich glaube, es bedarf nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass Alter im Knast noch brutaler ist, als wenn man jung und halbwegs gesund in den Knast kommt. Er hat einen Großteil seines Lebens im Knast verbracht. Und das aus politischen Gründen. Er hat viele interessante Bücher geschrieben. Einige davon haben die Unterstützerin auch auf Deutsch übersetzt. Könnt ihr euch mal im Unrast Verlag das Programm angucken zu Mumia Abu-Jamal. Sehr interessante Bücher. Biografie aus seiner Black Panther Zeit oder auch gerade für Menschen, die sich für Gefangenenrechte einsetzen. Sehr interessantes Buch Jailhouse Lawyers, wo er beschreibt, wie Gefangene eben selbst Recht praktizieren. Er ist selber ein sogenannter Jailhouse Lawyer. Ich habe auch schon mal einen seiner ehemaligen Mandanten kennengelernt. Einen Mitgefangenen von ihm aus dem Todestrakt, der uns hier in Berlin vor einigen Jahren besucht hat, der mit ihm 10 Jahre lang gearbeitet hat, bis er endlich aus dem Todestrakt rauskam, weil er ähnlich wie Mumia und viele andere dort ja mit völlig gefälschten und erfundenen Beweisen verurteilt und eingesperrt worden und zum Tode verurteilt worden ist. Und dieser Mann konnte sich mit Hilfe von Mumia und seiner eigenen Jailhouse-Lawyer-Arbeit eben befreien. Mumia Abu-Jamal hat sehr viel zu diesen Themen gemacht und veröffentlicht, aber er hat eben auch ein, ja, würde ich sagen, fast umfassendes Geschichtswerk, arbeitet er gerade zusammen mit Stephen Vittoria über die Geschichte von unten und also der USA. Und das heißt halt Murder Incorporated. 2 Bände sind bereits erschienen. Ein 3. Band sollte schon erschienen sein, aber leider ist das Corona-mäßig gerade nicht möglich. Im Augenblick legen die nur im amerikanischen Original vor. Ich habe große Hoffnung, dass sich hier in Deutschland mal Leute finden, die ähnlich wie seine anderen Bücher auch diese übersetzen und in Deutsch veröffentlichen, denn sie sind absolut lesenswert. Ich habe sie in Englisch gelesen und wir haben uns ja auch entschlossen, am Mittwoch, den 9. Dezember, diese Lesung live zu übertragen, weil das ist wirklich hörenswert. Und wir haben das große Glück, dass wir eine deutsche Simultanübersetzung haben und wir werden den deutschen Teil der Veranstaltung übertragen auf den Frequenzen hier der Freien Radios in Berlin und Brandenburg, auf der 88,4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam und Umgebung. Ich hatte ja eingangs schon erzählt, wer ist Mumia Abu-Jamal und dass viele sagen, das Verfahren gegen ihn wurde manipuliert. Um mal ein paar Beispiele zu bringen, wie sowas passiert, werde ich einen Auszug verwenden aus der Pressekonferenz, die am 16. November online stattfand. Professor Dr. Lynn Washington, er ist an der Temple University, unterrichtet dort Journalismus und schreibt auch selber für die Philadelphia Tribune. Der hat mal ein paar Details aus Mumias Verfahren präsentiert. Ich spiele ein Stück ab und übersetze das dann. Chobert was one of the prosecution's two prime witnesses against Abu Jamal. His testimony was suspect. Chobert. Also er sagt, Robert Chobert war einer von zwei Hauptbelastungszeugen gegen Mumia Abu Jamal und seine Aussage war zweifelhaft und er führt jetzt aus, warum. Was a convicted arsonist who was driving without a license. Dieser Robert Chobert war ein verurteilter Brandstifter, der ohne Führerschein fuhr. Man muss dazu sagen, er fuhr ein Taxi. Well, if the jury heard that information, they may have thought that this person may not be telling the truth and may have had incentive to lie. Wenn die Jury das gewusst hätte, das wurde ihr nämlich nicht erzählt, dass er verurteilt war und dass er ohne License, also ohne Führerschein, ein Taxi fuhr, dann wären sie skeptisch gewesen, denn sie hätten gedacht, dass dieser Mann eventuell nicht die Wahrheit erzählt und sogar eine Motivation zum Lügen hat, beziehungsweise der Polizei zusammenzuarbeiten hat. So he would stay out of prison. Um selbst nicht inhaftiert zu werden. Because if his probation was revoked, he would have had to serve 5 to 7 years in prison. Seine Bewährung, wäre die widerrufen worden, dann wäre er 5 bis 7 Jahre ins Gefängnis gegangen. All das wusste die Jury aber nicht, als sie seine Zeugenaussage gegen Abu Jamal hörte. Also das sind eben auch Methoden, wie man Verfahren manipulieren kann, indem man gewisse Informationen zurückhält, gerade auch vor der Verteidigung. Es gab den großen Skandal, das haben wir vor 2 Jahren hier auch berichtet, dass in diesem inzwischen ja 39 Jahre währenden Kriminalfall 6 Kisten mit Boxen aus der Akte rausgenommen wurden von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung nie gezeigt wurden. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Diese Boxen sind vor 2 Jahren gefunden und dann endlich der Verteidigung übergeben worden und die sind auch mit der Grund, warum es jetzt ein Revisionsverfahren für Mumia Abu-Jamal geben wird. Hören wir mal, was es damit Robert Chobert auf sich hat. For that arson. And as we know now from the boxes that were found in Krasner's office, Chobert had written the prosecutor after the trial and said, where's my money? Also, in diesen Kisten, die bei Staatsanwalt oder Bezirksstaatsanwalt Krasner vor 2 Jahren gefunden wurden, diesen 6 Kisten, sind Briefe, die Robert Chobert nach dem Verfahren an den damaligen Staatsanwalt geschrieben hat und gefragt hat, wo bleibt mein Geld? Which would seem to indicate that there was some sort of promise made between. Es erscheint so, als ob dort Absprachen oder Versprechen gemacht wurden zwischen dem Staatsanwalt dass es Absprachen gab zwischen dem Staatsanwalt und Chobert, dass er für seine Aussage bezahlt würde. Das ist nur ein Beispiel von unzählbar vielen, warum die Verurteilung von Mumia Abu-Jamal von vielen als nicht rechtsstaatlich und als manipuliert oder eben auch als politischer Prozess gewertet wird, weil es darum ging, einen unliebsamen, radikalen Journalisten aus dem Verkehr zu ziehen. Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Empfangen könnt ihr uns in Berlin auf der 88,4 und in Brandenburg, also hauptsächlich in Potsdam und einigen Teilen in der Nähe, auf der 90,7 UKW. Und es gibt natürlich auch Livestreams, zum Beispiel auf der Webseite des freien Radios Berlin-Brandenburg, wenn ihr da auf fr-bb.org klickt. Ausgehtipps für diese Woche. Die Veranstaltungshinweise in dieser Woche, als wahrscheinlich auch in vielen weiteren Wochen, sind jetzt Corona angepasst. Wir werden hier keine Präsenzveranstaltungen mehr ankündigen, sondern nur noch Sachen, die als Online-Livestreams oder wie auch immer abrufbar sind, sodass Menschen sich das Corona-gerecht selbst am Rechner anschauen können und eben nicht mehr gezwungen sind, eng auf eng sich in irgendwelchen Räumen zu versammeln. Wir beginnen mit einer ersten Veranstaltung zum Aktionstag Mietendeckel und Alternativen. Heute um 18 Uhr, also eine Stunde nach dieser Sendung, gibt es eine Online-Diskussion mit ZuhörerInnenbeteiligung zum Thema Alternativen zur derzeitigen Wohnungspolitik mit Live-Schaltung via Internet. Und auf der Webseite ist der Link anstadt-berlin.de. An und dann stadt-berlin.de. Ich sage gleich dazu, wem das zu schnell geht mit den Links, die ich gleich ansagen werde. Alle diese Links sind im Stressfaktor online einsehbar. Der Veranstaltungskalender für Berlin Stressfaktor hat die Internetadresse stressfaktor.squad.net. Und in dieser Mietendeckel-Alternativen-Diskussion werden die Fragen der Entwicklung des Wohnungsmarktes besprochen und die Alternativen für MieterInnen ausgelotet. Sprechen werden Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein und Ben Wieting vom Biesem Kiez. Moderation von Ulrike Ertel, Mieterin und Radiomacherin in verschiedenen Sendungen. Alle drei werden ihre Position erläutern und dann offen für Publikumsfragen sein. Auf der Webseite wird ab 18 Uhr eben der Livestream angekündigt. Die Webseite nochmal ist anstadt-berlin.de. Morgen am Donnerstag, also dem 3. Dezember, gibt es auch einen Livestream unter dem Titel Gegen Krieg und Imperialismus, Schulter an Schulter für eine rätedemokratische und sozialistische Perspektive. Der Link dazu ist twitch.tv/revoltmag. Also Revolt Magazin ist das und deren Twitch-TV-Profil heißt Revoltmag. Veranstalterin ist Hände weg vom Wedding. Referentinnen sind von Hände weg vom Wedding, vom Revolt Magazin, von Northeast Antifaschist Näher und der Rosa-Luxemburg-Konferenz Vorbereitung. Dort ist jemand angefragt. Das ist eine Veranstaltung, Kooperation mit Revolt Magazin Näher und einer Person aus dem Rosa-Luxemburg-Vorbereitungskreis. Aus dem Veranstaltungstext. Am 10. Januar 2021 werden wir auch im kommenden Jahr der Revolutionärinnen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedenken. Wir gedenken ihnen mit GründerInnen der KPD, den aufrechten KriegsgegnerInnen, den VorkämpferInnen für die Rätedemokratie und den durch monarchistische und faschistische Freikorpsverbände Ermordeten. Wir als Hände weg vom Wedding werden in unserem Dezember-Tresen die Zeit der Novemberrevolution von 1918-19 aus lokaler Perspektive näher beleuchten. Wir wollen aber auch Rückschlüsse aus historischem Kampf für die Arbeiterinnen-Demokratie und Sozialismus und der historischen Niederlage der Bewegung für unsere heutigen Kämpfe ziehen. Verschiedenen Redebeiträgen werden Mitglieder unserer Organisation daher die historischen Geschehnisse im Wedding 1918-19, die Bedeutung der revolutionären Obleute in der rätedemokratischen Organisierung der ArbeiterInnen, die Auseinandersetzung innerhalb der deutschen Sozialdemokratie sowie die Lehren für revolutionäre Gedenken und Organisierung ausführen. Am Ende der Veranstaltung referiert ein Genosse der Näher zu den Vorbereitungen des kommenden LL-Gedenkens und eine angefragte Genossin aus dem Vorbereitungskreis zur Rosa-Luxemburg-Konferenz der Tageszeitung Junge Welt informiert anschließend über das diesjährige Programm. Weitere Informationen zu der Veranstaltung sowie Gedenkdemonstrationen sind bald unter Fight and Remember abrufbar. Da durch Corona eben niemand live dabei sein kann, wird die Filmcrew des Revolt-Magazin diesen Tresenabend als Livestream aus dem Café Kralle im Wedding übertragen. Und die Adresse sage ich nochmal an, das ist twitch.tv/revoltmag. Am Freitag gibt es eine antifaschistische Diskussion, und zwar aus dem unabhängigen Jugendzentrum. Dort ist ein Online-Vortrag und Gespräch mit der Antifaschistin Katharina König-Preuß aus Thüringen zu sehen. Zum Veranstaltungstext. Die Thüringer Antifaschistin Katharina König-Preuß spricht mit uns über ihre Erfahrung aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, über militante Nazi-Strukturen, Leerstellen und Versäumnisse in der Aufklärung, über offene Fragen zum NSU-Komplex und dem rechten Terror in Deutschland. König-Preuß musste das Erstarken und die Radikalisierung der Nazis in Thüringen aus nächster Nähe miterleben. Sie hat sich immer mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen gestellt und hat viel dazu zu erzählen, über das Treiben der Nazis, aber auch über Praxis, Erfahrung, Geschichte und Gegenwart von Antifa-Arbeit in Thüringen. Seit 2012 arbeitet sie in den Thüringer NSU-Untersuchungsausschüssen an der Aufklärung des NSU-Komplexes. Bis heute ist sie Mitglied des Thüringischen Landtags und bietet mit ihrem Wahlkreisbüro Haskala im Saalfeld unter anderem jungen Menschen Raum für Bildung und Organisierung. Das Ganze wird über Big Blue Button stattfinden, das ist eine Konferenzplattform. Und wie ihr an die Zugangsdaten kommen könnt, das ist am Freitag, den 4. Dezember, also übermorgen. Das erfahrt ihr auf der Webseite ujz.tumblr.com. Naja, es ist jetzt ziemlich schwierig, das im Internet im Radio anzusagen. Ich buchstabiere es mal ujz.tumblr.com. Dort sind dann halt die Zugangsdaten, wie ihr auf den Livestream kommt. Eine letzte Veranstaltung, die ist nicht nur im Internet, sondern auch hier im freien Radio. Die wird nämlich live übertragen, und zwar kommenden Mittwoch um 19 Uhr, hier auf dieser Frequenz. Das ist die Online- und Radiolesung Murder Incorporated. Es gibt einen deutschen und auch einen englischen Livestream. Die wird über das Free Mumia-Bündnis veröffentlicht hier in Berlin, und zwar auf der Webseite mumia-hörbuch.de, also wo wir hier in der Sendung ja auch öfter darauf verweisen, vor allen Dingen heute. Und diese Lesung setzt sich auseinander mit 500 Jahre Kolonialismus, Massenmord und White Supremacy. Das Ganze ist aus einer Buchreihe, die heißt Murder Incorporated von Mumia Abu-Jamal und Stephen Vittoria. Und die Online- und Radiolesung wird mit dem Berliner Aktivisten, der aus den USA hierher gezogen ist, Stephen Summers, stattfinden. Zum Inhalt. Die USA nach den Präsidentschaftswahlen. Woher kommt die gewalttätige White Supremacy? Und warum geht das weit über Trump hinaus? Es ist eine Spurensuche nach der Geschichte der Amerikas von unten. Lesung und Gespräch aus den ersten beiden Bänden von Murder Incorporated, Kolonialismus, Massenmord und White Supremacy aus Perspektive der Betroffenen seit Beginn der europäischen Landnahme bis zur zugespitzten Gegenwart. Das Ganze von den Autoren Mumia Abu-Jamal, der ist ein gefangener Journalist seit 1981, und Stephen Vittoria, der ist Filmemacher aus New Jersey. Der Leser Stephen Summers ist ein Vietnamkriegsveteran, Zeitzeuge der Black Power Bewegung in den 60er und 70er Jahren in den USA, und er ist bis heute Antikriegsaktivist. Corona-bedingt halt ausschließlich als Online-Lesung mit deutscher Simultanübersetzung. Es gibt dann jeweils für Deutsch und für Englisch einen Internet-Livestream. Und die Informationen dazu werdet ihr auf mumia-hörbuch.de finden. Und ich sage jetzt nochmal zum Radio. Wir werden die deutsche Version dieser Veranstaltung übertragen. Nächsten Mittwoch hier auf diesen Frequenzen ab 19 Uhr. Von 19 bis 21 Uhr. Und wir haben natürlich auch einen Internet-Livestream. Wer das also im Internet hören will als Audio, die deutsche Version, der geht einfach auf fr-bb.org, klickt dort auf den Livestream und hört sich die Veranstaltung an. So, das waren die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage. Etwas ungewohnt als alles Livestream-Veranstaltung, also Internet-Veranstaltung. Corona-bedingt ist das leider nicht anders möglich. Wer sich nochmal die Internetadressen besorgen möchte, die oder der gehe doch einfach auf stressfaktor.squad.net. Das ist der Berliner Veranstaltungskalender für die wunderbare Welt des Widerstands, und schaut sich dort einfach mal an, wie die Links im Einzelnen heißen. Denn das ist bestimmt einfacher als hier im Radio. We'll be right back. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Ihr habt es gerade in den Veranstaltungshinweisen als letztes gehört. Kommenden Mittwoch haben wir hier eine Live-Übertragung der Lesung Murder Incorporated, eine Buchreihe, die Mumia Abu-Jamal und Stephen Vittoria vor anderthalb Jahren begonnen haben und die sich mit der Geschichte der USA und ihrer Perspektive von unten, also aus dem Blick der Beherrschten auseinandersetzt, natürlich auch den Blick auf den Widerstand gegen viele der Dinge richtet, die wir aus der herrschenden Geschichtsschreibung sonst anders vermittelt bekommen. Ich möchte jetzt ein bisschen genau auf diese Veranstaltung eingehen, denn wir haben jetzt hier gleich in zweifacher Hinsicht eine Premiere auf Radioaktiv Berlin. Zum Ersten, der Referent Stephen Donnell Summers, der hat ein massives Problem in den USA. Er ist ja US-Amerikaner und er ist erst vor kurzem dort schwer repressiert worden. Und darüber möchte ich jetzt berichten, also dass wir über eine Veranstaltung berichten, wo der Referent, der erzählt über einen Gefangenen oder aus den Werken eines Gefangenen vorliest, selber kurz davor steht, einer zu werden. Das ist eine Situation, die ja höchst unangenehm ist für ihn. Und wir waren auch alle sehr geschockt, als wir das gehört haben, weil wir arbeiten ja schon seit mehreren Wochen an den Vorbereitungen dieser Live-Übertragung. Zum anderen werde ich dann gleich hier, das auch eine Premiere sein wird, aus einem Artikel von Fox News zitieren, dass ich das nochmal tun müsste. Das war mir nicht klar, dass das in meiner Laufbahn als Radiomachender hier in Berlin irgendwann mal vergönnt sein würde. Aber fangen wir von vorne an. Ich hatte es eben in den Veranstaltungshinweisen schon gesagt. Stephen Donnell Summers ist ein Vietnam-Veteran. Er ist Zeitgenosse der Black Power-Bewegung. Also der späten 1968er, frühen 1970er hat er in Detroit in Michigan gelebt und aus erster Hand die erlebt, wie sich Afroamerikaner und Amerikaner organisiert haben, wie die Repression der staatlichen Polizei massiv und gewalttätig gegen sie vorgetragen wurde. Und er ist selber in den ungefragten Genuss gekommen, diese Repression zu erleben. Stephen Summers war 1968 als zwangsrekrutierter Soldat in Vietnam. Er hat dort an diesem schrecklichen Krieg teilgenommen. Und die Erlebnisse, die er dort gemacht hat, haben ihn zeitlebens geprägt. Er ist bis heute Antikriegsaktivist. Er ist sehr aktiv gerade darin, GIs klarzumachen, überall in der Welt, dass ihr Handeln vergebens ist und dass sie besser diesen Wahnsinn für das Imperium der USA nicht machen sollten, denn sie zahlen mit ihrem eigenen Leben und ihrer psychischen und physischen Gesundheit. Stephen Summers ist, wie gesagt, US-Amerikaner, lebt seit Jahrzehnten in Berlin und hat einen Kriminalfall, für den er eigentlich aber nichts kann. Denn 1968, als er, wie gesagt, als Soldat eingezogen war, sagte eine Frau in Detroit unter Druck der Polizei aus, er habe einen Polizisten erschossen. Dass er gar nicht im Lande war und dass er in Wirklichkeit diesen Polizisten nicht erschossen hat, interessierte die Polizei nicht. Sie nahm ihn fest, bereits 1968, und versuchte, also als er zurückkam aus dem Vietnamkrieg, und versuchte, ihn zu kriminalisieren. Das Ganze scheiterte 1968, weil die Frau im Verfahren die Umstände ihres Geständnisses erläuterte, nämlich dass sie von der Polizei unter massivem Druck manipuliert wurde und gezwungen wurde, die Aussagen gegen ihn zu machen. Sie zog ihre Aussage zurück und 1968 war insofern noch ein Rechtsstaat in den USA vorhanden, als dass das dann ausreichte, dass Stephen Summers freigelassen wurde und die Anklagen gegen ihn eingestellt wurde. Merkwürdigerweise wurde das Ganze dann 1982 wiederholt. Er lebte damals in der Bundesrepublik in West-Berlin und die USA stellten einen Auslieferungsantrag, dem wurde stattgegeben von der deutschen Regierung damals. Er wurde festgenommen und ausgeliefert, nachdem er einige Monate in West-Berlin in Auslieferungshaft gesessen hatte. Saß dann erneut ein halbes Jahr ungefähr in Untersuchungshaft in Detroit, in Michigan, um dann genau dasselbe Spektakel wiederholt zu sehen, was 1968 bereits war. Die vermeintliche Zeugin wurde vorgeladen. Sie erklärte wieder, dass sie ihre Aussage schon längst widerrufen habe, auch nicht daran denke, sie zu wiederholen, dass die Polizei sie damals mit massiver Bedrohung dazu gebracht hat, diese Aussage zu machen. Und auch 1982 wurde Stephen Summers freigelassen und konnte problemlos seinen Pass wiederbekommen und nach Deutschland zurückreisen, wo er ja lebt. Also diese Geschichte ist schon ziemlich bizarr, aber die setzt sich jetzt noch fort. Er hat seitdem mehrere Male die USA besucht, sowohl privat als auch beruflich. Er macht Filme, Dokumentationen. Und vor einigen Wochen führt ihn eine Filmdokumentation, die er über ein völlig anderes Thema dort in Detroit, Michigan machen wollte, führte ihn mit einigen anderen Leuten aus Berlin zurück, eben an seine Geburtsstadt und da, wo er lange Zeit gelebt hat. Und schon bei seiner Ankunft wurde er von Beamten belagert, er solle sich äußern zu verschiedenen Aktivitäten, die er weltweit so macht. Und er hatte ihnen nur gesagt, er hätte kein Interesse, mit ihnen darüber zu reden und sie sollen ihn bitte in Ruhe lassen. Verweigerte sozusagen das Gespräch und ging dann weiter seiner Arbeit nach. Nach wenigen Tagen bemerkte er, dass seine Familienangehörigen, die ja alle noch in den USA leben, Besuche von Polizisten verschiedener Agenturen bekamen und unter Druck gesetzt wurden, was sein. Und die Fragen zielten immer auf ihn ab. Er hat dann einige besucht, sie leben weit über die USA verstreut, hat versucht rauszufinden, was die Polizei von ihm will, wurde dann selber eines Tages während seines letzten Aufenthalts auf einer Tankstelle angesprochen von einem bewaffneten Polizisten. Der stand dort mit einem Q-Tip, also einem Wattestäbchen und sagte, er will jetzt eine DNA-Probe von ihm entnehmen, ob er dem gewaltfrei oder zur Not auch mit Gewalt zustimme. Der Polizist war, wie gesagt, schwer bewaffnet. Donald Summers fragte ihn, wollen Sie mich erschießen, wenn ich Ihnen nicht meine Genprobe gebe? Und der Polizist zuckte mit den Schultern und hielt ihm das Stäbchen hin. Er hatte auch irgendeinen Durchsuchungsbefehl dabei, der allerdings nicht sehr genau spezifiziert war. Und, das war die Oberkrönung, er nahm ihm auch noch sein Handy ab. Das beides sind schwere Eingriffe in Grundrechte, die US-Amerikaner haben. Donald Stephen Summers ist bis heute US-Amerikaner und hat natürlich Grundrechte, die ihm theoretisch von der Verfassung garantiert werden. Aber auch als 73-jähriger Mann ist er in den Augen eines bewaffneten Polizisten ein Afroamerikaner und es ist höchste Gefahr in so einer Situation, wo ein Polizist mit einer Waffe droht in den USA, da nicht zu reagieren oder auf seinen Grundrechten beharren zu wollen. Das hat, das wissen wir alle, für viele Menschen mit dem Tod geendet in den letzten Jahren. Und so gab er also seine Gen-Test ab und konnte überhaupt nicht verstehen, warum sie ein Handy einziehen. Selbst wenn in einem Mordfall, das war die Begründung, der Mordfall von 1968 ermittelt würde, wäre sein Handy wohl kaum Beweismaterial, weil alle Welt weiß, dass Mobile Phones, Handys 1968 noch gar nicht existiert haben. Und ihm war das einfach alles sehr suspekt. Es gab einen großen Aufschrei dort, gerade nicht nur unter den Vietnamkriegsveteranen in den USA, sondern auch viele andere Leute haben sich öffentlich gegen diese Harassment, also gegen diese Belästigung, wie sie es nennen, gestellt. Es gab eine Kundgebung vor dem Polizeihauptquartier, es gab eine Pressekonferenz und dort hat sogar, also verschiedene Medien haben an dieser Pressekonferenz teilgenommen, Fox News hat einen Bericht darüber gemacht und hat, ich werde das jetzt nicht in Englisch hier vorlesen, ich versuche es mal so ein bisschen zu übersetzen. Sie haben darauf hingewiesen, zweifach wurden diese Mordanklage gegen ihn fallen gelassen, aber die State-Polizei aus Michigan sagt nach wie vor, sie werden ihn weiter belästigen und das ist ein Skandal. Und es macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn, hier diesen Artikel vorzulesen, weil sowas ist interessant, wenn man es liest. Also wer das sich im Original im Internet anschauen will, der Artikel ist und auch der Fernsehbeitrag, da kann man Ausschnitte aus der Pressekonferenz sehen, ist vom 14. November 2020, Fox 2. Und der Titel ist He had murder charge dropped twice since 1968, but state police are still harassing him. Also wer das im Internet sich mal raussuchen will, kann sich das da anschauen. Ansonsten gibt es auch von Unterstützerinnen und Freunden von Donald Summers einen Hashtag, der heißt Keep Donald Free. Ich weiß nicht, mit Hashtags sind wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer vertraut. Das ist einfach so ein Rautenzeichen und dann steht dann Englisch Keep Donald Free. Und wenn ihr zum Beispiel das leidige Konzernmedium Facebook benutzt, da gibt es sogar eine Seite dazu, wo all die Infos gesammelt sind, die es zu dem Fall gibt. Die heißt Defend Donald Summers. Und da werdet ihr weitere Informationen finden. Donald heißt eigentlich Donald Stephen Summers. Hier in Berlin nennen ihn viele Steven. Wir haben deswegen Auch die Ankündigung im freien Radio mit der Lesung als Stephen Summers getitelt, dabei heißt Darnell Stephen Summers und dazu findet ihr im Internet Informationen. Es kann also sein, dass der Referent und Vortragende, der am 9. Dezember aus Mumia Abu Jamals Büchern vortragen wird, dass der selber in allernächster Zeit Repression aus den USA erfahren wird. Wie gesagt, er ist bereits einmal ausgeliefert worden, das war im Frühjahr 1982. Und der Fall gegen ihn ist substanzlos, wird aber nach wie vor weiter verhandelt. Warum? Darüber lässt sich nur spekulieren. Es scheint jedenfalls starken Repressionsbedarf der Behörden in den USA gegen diesen Antikriegsaktivisten zu geben. Also vielleicht das im Hinterkopf haben. Das ist keine theoretische Geschichte. Mumia Abu-Jamal ist zum Beispiel real als politischer, als linker Journalist seit 1981 bereits in Haft in den USA. Wir übertragen eine Lesung aus seinen Büchern und auch der Mann, der dort lesen wird, ist als US-Amerikaner und Afroamerikaner und politischer Aktivist ähnlichen Jahrgang wie Mumia Abu-Jamal derzeit selbst hier in Berlin immer noch von der Repression in den USA bedroht. Das sind Dinge, die ich so zumindest auf Veranstaltungen hier in Berlin, auch wo wir radiomäßig mit zu tun hatten, so noch nicht erlebt habe. Die Veranstaltung, wie gesagt, nächsten Mittwoch auch hier im Radio von 19 bis 21 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg, in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam und Umgebung auf der 90,7 UKW. Juli 2017. G20-Gipfel in Hamburg. In den frühen Morgenstunden. 200 Aktivistinnen sind unterwegs. Gegen den Gipfel. Rondenberg, Gewerbegebiet Hamburg. Sie werden von einer BFE-Einheit angegriffen und brutalst zusammengeschlagen. Ohne Vorwarnung. Offene Knochenbrüche und viele zum Teil Schwerverletzte. 59 Festnahmen. Politische Prozesse. 85 AktivistInnen werden nun auf die Anklagebank gezerrt. Am 3. Dezember beginnt der erste Prozess gegen 5 AktivistInnen. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Aktionstag am 28. November. Dezentral. Auch in deiner Stadt? Bundesweite Demonstration. 5. Dezember 2020 in Hamburg. Sondersendung zum Prozessbeginn im Rahmen der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand. Am 3. Dezember von 18 bis 19.30 Uhr. Im Livestream auf rdl.de und anderen freien Radios. Ihr habt es gerade gehört, hier in dem Jingle zum Rondenberg-Verfahren, der Aktionstag. Der 28.11. ist ja schon vorbei, aber für Leute, die kurz entschlossen nach Hamburg reisen müssen, ist der 5. Dezember natürlich noch zu erreichen. Ja, musikalisch war es ja heute etwas zerfleddert. Wir haben viel Totmetall angespielt, aber immer nur wenige Sekunden. Am Anfang war es Benediction, dann hatten wir Brutal Crowd, Deny the Urge, Gilgamesh konntet ihr hier hören heute, Loud Blast natürlich in der Mitte der Sendung. Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich.